Alexandra, Hörspiel von Conny Lenz. Una habitación para dos personas. Lo lamento mucho, señorita. Herrgott, nun lass mich doch mal in Ruhe. So gut verstehe ich das auch nicht. Es scheint keine freien Zimmer zu geben. Wie bitte? Und verdammt, wie heißt das nur? Albergue juvenil? No, lo siento, pero es imposible. Gracias, señora. Es hat keinen Sinn. Was soll das heißen? Ausgebucht. Alle Hotels auf der Insel sind ausgebucht. Sogar die Jugendherberge. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Was kann ich dafür? Ja, wer hat denn behauptet, wir brauchen nichts vorbuchen, ne? Im Mai wäre auf Tomolino nichts los. Nun reg dich nicht auf, wir finden schon was. Ach, und wie? Nun komm, du hältst den ganzen Verkehr auf. Das ist das letzte Mal, dass ich mit dir in Urlaub fahre. Dann hör endlich auf zu meckern, glaubst du, ich finde das gut. Ach, verzeihen Sie bitte. Was wollen Sie? Sie suchen ein Zimmer. Wieso, haben Sie eins? Ich könnte Ihnen eins vermitteln. Ein kleines Hotel, etwas abgelegen vielleicht, aber gleich am Meer. Hey, Ines, hörst du das? Sehr nett von Ihnen, aber wir suchen uns selbst etwas. Du bist doch wohl nicht bei Trostmädchen. Du hörst doch, liegt direkt am Meer, genau das, was wir wollen. Hm? Ja, aber wir kennen den Herrn doch gar nicht. Ich meine, entschuldigen Sie. Ich habe mich zu entschuldigen. Gestatten Sie, dass ich mich erstmal vorstelle. Schumann, Werner Schumann. Erik Rumberger, Fotograf. Das ist meine Verlobte. Ines Korten. Freut mich, Ines. Tja, meine Frau und ich wohnen selbst in diesem Hotel. Wir kommen schon seit Jahren hierher. Kennen Sie Santa Clara? Naja, das müssen Sie gesehen haben. Ein kleiner Fischerort an der Ostküste. Hört sich gut an. Ich weiß nicht. Sie haben mich überredet. Na wunderbar. Kommen Sie, mein Wagen steht gleich vor dem Eingang. Haben Sie Gepäck? Ach, nur die Rucksäcke hier. Dann wollte ich nur eine Zeitung kaufen. Alles klar, mein Freund Martinez hier wird Sie unterbringen wie die Fürsten. Bienvenidos, señorita. Buenos días. Tag. Für die señorita, das Zimmer ist fertig. Listo. Und für den señor, wir räumen eine zweite. Das geht. Was? Können wir kein Doppelzimmer haben? No, siento mucho que leider. Das macht überhaupt nichts. Ach nee. Sie bleiben? Na klar, ich will ja nicht auf der Parkbank schlafen. Die Schlüssel. Numero 11 für die señorita. Numero 10 für den Señor. Ja, wenigstens liegen sie nebeneinander. Müssen wir uns irgendwo eintragen? Momento. Wo ist Formulario? So, da draußen ist meine Frau. Hallo, Lore. Und kommt mal, Kinder. Oh Mann, ist das schön hier. Die Terrasse ist ja Wahnsinn. Und dieser Ausblick. Hallo, ich freue mich. Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt, was? Ein besseres Hotel bekommen Sie auf der ganzen Insel nicht. Sieh mal, Erik, der Strand, gleich unter uns. Ja, ja, sehe ich. Hallo, ich bin Erik Rumberger, Fotograf. Fotograf? Wie interessant. Warum machen Sie nicht ein Foto von uns allen? Werner, komm her. Erik macht ein Foto von uns. Ach, dann müsste ich erst den ganzen Rucksack auspacken. Oh, schade. Aber später. Die zwei wollen sich sicher jetzt etwas frisch machen, ne? Ja, gute Idee. Ich bin total verschwitzt. Aber Sie müssen versprechen, mit uns zu Abend zu essen, ja? Schon versprochen. Also dann. Na? Sehr schön gemacht, mein Lieber. Und? Was hältst du von der Kleinen? Reizend. Ganz reizend. Ich denke, ja, es wird gehen. Da sagt dieser Taxifahrer, ich soll ihm das Doppelte geben. Dem habe ich vielleicht Bescheid gestoßen. Alles Verbrecher hier. Aber nicht mit mir. Franco! Ah, Franco, räumen Sie doch schon mal ab. Wir brauchen Platz zum Trinken. Lea Gustado, Exzellente, Franco, exzellente. Es war wirklich wundervoll. Nicht wahr, Kinder? Ah, si, du Exzellente. Vielen Dank, Senorita. Wenn Sie haben einen Wunsch, ich bin für Sie da. Gracias, Franco. Das spielt nicht immer so auf. Wir kommen jedes Jahr für ein paar Monate hierher. Tomelino ist sowas wie eine zweite Heimat für uns geworden. Tja, hm? Wenn man sich das leisten kann. Erik. Was machen Sie eigentlich beruflich, Herr Schumann? Ah, so ein bisschen in Immobilien. Ach, damit kann man sich wohl eine goldene Nase verdienen. Besonders auf so einer Ferieninsel. Ah ja, die wissen ja auch schon, was sie für den Quadratmeter kriegen können. Gucken Sie mal, sehen Sie den Felsen da hinten? Ja. Der Streifen davor, ja, das wäre die ideale Stelle für ein Hotel. Direkter Zugang zum Strand, Anbindung an die Straße. Ja, dann würde ich an Ihrer Stelle zugreifen, Herr Schumann. Was ist das? Zugreifen, ja. Ja, ja, wenn das so einfach wäre. Naja, wer weiß, was, Lohnung? Also jetzt passt mal auf, Kinder. Das Herr und Frau und Sie wollen wir mal lassen, ja? Ich bin Lore und das ist Werner. Ganz deiner Meinung. Na dann, Prost, Lore. Erik, mein Lieber, Prost. Alexandra, auf dein Spezielles. Ich heiße Ines. Ich werde dich Alexandra nennen. Ach, lass ihn nur. Für Werner heißen alle dunkelhaarigen Mädchen Alexandra. Nicht alle, das ist nicht wahr. Aber du hast was von ihr. Von wem? Na, von dieser wunderbaren Sängerin. Bis auf die Haare vielleicht, die sind bei dir länger. Ich verstehe nicht. Weil du verstehst ja nie was. Das war eine Künstlerin. Und so jung ums Leben gekommen, das Kind. Tja, viel zu jung. Kennst du das noch? Sehnsucht heißt das alte Lied der Tiger, das mir damals meine Mutter sang. Jetzt hört auf. Du verscheuchst nur alle Gäste. Franco! Franco, wir wollen noch was zu trinken. Senoras. Bring uns mal was ganz Besonderes. Was wollen wir trinken, meine Freunde? Alexandra, schlag du was vor. Ich bleib bei Wein. Mir noch einen doppelten Whisky, ja? Hey, was ist? Was starrst du meine Freundin so an? Pardon, Senor. Das war nicht meine Absicht. Das will ich dir auch geraten haben, sonst... Erik, hör auf. Ja, kennt man doch diese Typen. Ah, der hat das bestimmt nicht so gemeint. Als Mann hat man einen Blick für sowas. Na ja, die sind doch hier anders als bei uns. Prost, also. Erik. Kannst du nicht anklopfen? Seit wann muss ich denn fragen, ob ich in dein Zimmer darf? Seit heute. Du bist eine richtige Katze. Weißt du eigentlich, dass ich auf Katzen stehe? Auf so kleine, kratzbürstige Widerspitzen? Fass mich nicht an. Was ist? Was hast du? Geht dir dein glutäugiger Kellner nicht aus dem Kopf? Hat dich wohl heiß gemacht, der Typ. Du spinnst ja. Aber wirklich? Ich den Kerl noch einmal in deiner Nähe sehe, dann breche ich ihm alle Gräten. Erik, ich möchte jetzt schlafen. Der Abend hat mir gereicht. Was hast du denn? Das war doch nett, oder? Mir ist irgendwie nicht wohl bei der Sache. Ist dir das mit dem Zimmer nicht aufgefallen? Welches Zimmer? Das hier? Der Kerl an der Rezeption hat so getan, als wäre mein Zimmer reserviert gewesen. Du hast ja nicht alle Tassen im Schrank. Und wieso wollte der Schumann erst allein mit dem Besitzer reden? Weil er ihn kennt. Darum. Also ich möchte mal wissen, was du gegen diesen Werner hast. Der ist mir irgendwie unheimlich. Unheimlich, Werner? Also, was soll denn an dem unheimlich sein? Wie der guckt. Oh Mann, dann lass ihn gucken. Der hat was vor. Irgendwas hat der vor. Ines, du hast so einen Tick. Weißt du das? Irgend so ein Scheiß im ganzen Kram im Kopf. Überall siehst du Kerls, die dich begrapschen wollen. Ines, es ist nicht normal. Aber dass er mich Alexandra nennt, das ist normal, was? Na nun, lass den Alten doch seinen Spaß. Wenn er so drauf abfährt, ich find's besser, als wenn er dir zwischen die Beine greift, oder? Mein Gott, bist du primitiv. Warum habe ich mich nur überreden lassen, mit dir zusammen Urlaub zu machen? So? Überredet habe ich dich? Das ist mir neu. Du warst doch ganz scharf drauf, weil du selbst kein Pfennig in der Tasche hattest. Entschuldige. Ich hab's nicht so gemeint. Ja, ich aber. Und wenn ich schon alles bezahle, dann will ich auch was davon haben. Nimm deine Pfoten weg! Komm, sei doch nicht so. Ines, in Wirklichkeit bist du doch ein ganz kleines Verdorbensluder, das... Du sollst mich loslassen! Jetzt ist aber Schluss mit dem Theater! Ich hab die Schnauze voll! Hör auf, du Dreckskerl! Ich werde dir mal zeigen, was ich mit kleinen tierischen Weibern mache, du! Ja, Ines, was soll das? Du stehst da wie ein Bauerntrampel. Ich will nicht, dass du Bilder von mir machst. Na, du komm. Ja, so, mach doch mal die Schulter frei. Komm. Ja, ja, so. So ist gut. Und das Bein, das linke Bein, ein bisschen nach vorn. So ist schön. Ja, meine Güte. Und zeig doch mal ein bisschen mehr Fleisch, hä? Du hast doch genug davon. Vielleicht sollte ich die zerfetzte Bluse von gestern Nacht anziehen. Und vorher ins Wasser damit, da stehen die Männer doch drauf, oder? Verdammt, ich hab mich entschuldigt. Was willst du eigentlich noch mehr? Toll. Und damit ist das Thema abgehakt. Bis zur nächsten Vergewaltigung. Vergewaltigung? Hey, wenn euch mal einer anpackt, dann ist das gleich eine Ines, nun bleib stehen, bleib stehen! Du kannst mich mal. Such dir eine andere für deine Pornos. Am besten suchst du dir überhaupt eine andere. Jetzt hör mir mal gut zu, Mädchen. Hey, bist du übergeschnappt? Du, das sag ich dir. Wenn du mich nur noch einmal anrührst, dann bring ich dich um. Morgen, ihr zwei Hübschen. Lore, mein Schatz, wie wär's? Mir will gerade mein Modell weglaufen, ne? Und zusammen. Respekt, das sieht ja richtig profimäßig aus. Das ist profimäßig. Wir wollten gerade zur Strandbar. Wie ist es? Kommt ihr auf den Drink mit? Nein, danke. Na klar kommen wir. Ich helfe dir klagen, Junge. Pass mal auf. Donnerwetter, das Stativ, das wiegt ja mindestens nach seine 10 Kilo. Naja, je schwerer, umso sicherer. Ich wollte ein paar Strandbilder machen, aber die Perspektive ist Mist. Ja, wie war die erste Nacht? Atemberaubend. Von dem Boot aus könnte man gute Aufnahmen machen. Die Felsen dahinter, die Bucht. Und, naja, ob man hier ein Boot mieten kann? Bestimmt. Die Fischer sind immer froh, wenn sie sich was nebenher verdienen können. Sag mal, Alexandra, du siehst ja so knurrig aus. Werner, ich wäre dir dankbar, wenn du mich bei meinem richtigen Namen nennen würdest. Oh, was ist denn dabei? Was sollt ihr trinken? Ihr seid meine Gäste. Nein, das möchte ich nicht. Jetzt ist aber gut, ja? Na, buenos dias, señoras, señores. Buenos dias, Franco. Mach uns mal 4 Martini auf Eis. Und, ach, Franco, wir möchten gerne ein Boot mieten. Sie, Senor Schumann. Sie brauchen nur zu gehen in den Hafen und fragen nach Lopez. Erik, merkt ihr den Namen, Lopez? Heute allerdings, Sie haben alle viel zu tun, weil heute Abend ist Feuerwerk. Feuerwerk? Oh, da gehen wir hin, ja? Alle 4. Aber zuerst machen wir eine kleine Bootsfahrt. Oh nein, ohne mich. Dabei wird mir jedes Mal schlecht. Nicht mit Lore. Sehr, Senorita, ich habe gemacht Ihren Martini sehr sweet. Danke, Franco. Also, ich bleib auch im Hotel. Du tust was? Lass die Frauen doch ruhig hier. Wir nehmen uns einen Kasten Bier mit an Bord und dann machen wir uns einen schönen Nachmittag. So, nun mal Pröstchen. Prost. Prost. Prost. Auf euren Urlaub. Alexandra? Oh, entschuldige. Was hältst du davon, wenn wir zwei auch was unternehmen, wenn die Männer umherschippern? Was denn? No. Sie könnten fahren zu Alte Leuchtturm. Ja. Leuchtturm. Ist ja aufregend. Ist sehr schön bei Alte Leuchtturm. Mhm. Sehr schön und romantisch, Senorita Alexandra. Ich bin... Ach, na schön von mir aus. Scheint ja ein richtiges Früchtchen zu sein, dein Erik. Dann hast du das also doch mitgekriegt. Heute Morgen am Strand. Nicht nur das. Dein Zimmer liegt genau über unserem. Es war wirklich nicht zu überhören. Dieses Schwein. Soll ich mal mit ihm reden? Reden? Mit dem? Hallo, da seid ihr ja. Kannst ja losgehen. Was hat unser Erik? Also der lässt wirklich auf sich warten. Sogar Martin ist es schon weg. Wir sind die Letzten im Haus. Das macht er extra, um mir den Abend zu versauen. Aber Alexandra, wie kannst du sowas behaupten? Werner. Ja, habe ich was Falsches gesagt? Ich sehe jetzt nach, wo er bleibt. Mhm. Hoppla. Es geht schon. Vorsicht. Junge, die ist ja total blau. Ein Liebeskummer. Aber dieser Typ ist wirklich nur im Suff zu ertragen. Meine Liebe, du verlierst die Kontenance. Na? Alles klar? Natürlich. ein merkwürdiges Gefühl. Ein paar Tage noch, Laura, dann haben wir es geschafft. Na? Hoffentlich. Erik, er ist... Um Gottes Willen, Kind. Gib mir das Stativ. Alexandra, hörst du? Na komm schon, gib her das Ding. Er ist tot. Was hast du getan? Das war ich nicht. Ich hab das nicht gemacht. Er ist von hinten erschlagen worden. Mit dem Fotostativ. Ja, warum seht ihr mich so an? Ich hab ihn nicht umgebracht. Du weißt das und wir wissen's. Für die Polizei ist es aber ein eindeutiger Fall. Nein, nein, Werner hat recht. Oh, was soll ich denn tun? Du tust überhaupt nichts. Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Du warst die ganze Zeit unten auf der Terrasse. Zusammen mit Laura. Ja, aber... Kein Aber. Ich habe ihn gefunden. Merk dir das ganz genau. Ich bin raufgegangen, um zu sehen, wo er bleibt... Und dabei habe ich ihn so gefunden, wie er hier liegt. Und das Stativ? Das muss natürlich weg. Pack das Ding in ein Badetuch und lass es verschwinden. Kein Stativ, keine Fingerabdrücke. So wird das gehen. Das kommt doch raus. Unsinn. Wie soll es denn rauskommen? Ein Schreien kann niemand gehört haben, weil alle zum Feuerwerk sind. Ja. Oh, nimm Alexandra mit ins Bad, sie hat Blut an den Händen. Nur los, geht schon. Komm, mein Kind. Und ihr T-Shirt muss weg. Ich rufe jetzt die Polizei an. Despacio, despacio. Atención, despacio, Carlos. Resulta muy desagradable. Buenas noches, señor. Buenas noches, comandante. ¿Cuál es su nombre? Schumann. Werner Schumann. Ajá. ¿Alemán? Sí. ¿Habla usted alemán? Sicher. Wir können uns unterhalten Deutsch. Ich bin comandante José de Jovellanos, Guardia Civil. ¿Wie es passiert? Ja, ich weiß es nicht. Als ich hereinkam, lag er so auf dem Boden. Ajá. Sie haben nicht gesehen eine Waffe? Eine Stange vielleicht? Nein. Und sonst war niemand im Haus? Nein, die anderen Gäste waren bereits alle fort. Zum Feuerwerk am Hafen. Sie kennen den Toten? Er ist gestern hier angekommen. Mit meiner Tochter, Alexandra. In seinem Pass, er heißt Erik Rumberger, Alemann. War er Freund von Ihrer Tochter? Alexandra, ich glaube, Sie haben sich im Flugzeug kennengelernt. Aber ich weiß nicht genau. Es geht ihr nicht gut. Sie steht unter Schock. Ihre Mutter ist bei ihr. Der Doktor wird sich kümmern um Ihre Tochter. Tja. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Kommandante? Como? No. Morgen früh Sie kommen zu mir in Kommissaria. Die Signora und die Signorita auch. Gut, also... Tja, also dann, hm? Signor Schumann. Kommandante? Sie haben wirklich nicht gesehen, Waffe? Und vergiss nicht, wenn der Kommandante dich fragt, du bist Alexandra, unsere Tochter. Aber wie stellt ihr euch das vor? Ich meine, wir können doch nicht so tun, als wenn wir eine Familie wären. Ja, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Es ging alles zu schnell. Ich musste ja nun irgendwas sagen. Aber doch nicht sowas. Werner hat's nur gut gemeint, Kindchen. Ach, lass doch. Nein, ich glaube, unserer jungen Freundin ist nicht klar, in welchem Schlamassel sie steckt. Und wir mit ihr. Doch, sicher. Das glaube ich eben nicht. Erik ist tot, erschlagen worden. Warum und von wem, wissen wir nicht. Aber dich finden wir über seine Leiche gebeugt. Das Dumme ist nur, dass du die Mordwaffe angefasst hast. Ja, ich wollte nachsehen, ob er verletzt ist. Und ach, dieses Ekel hat dich wahrscheinlich auch noch provoziert. Laura, bitte. Ich habe ihn nicht umgebracht. Nein, okay. Dann erklärst du mir vielleicht, wie das Blut an dein T-Shirt gekommen ist. Ich weiß es nicht. Na ja, erzähl das mal der Guardia Civil. Du glaubst also auch... Ihr glaubt nicht. Herrgott, selbst wenn wir dich für Eriks Mörderin hielten, es würde nichts ändern. Gar nichts. Ich weiß nicht. Niemand behauptet das. Jedenfalls noch nicht. Was soll ich denn tun? Wir müssen jetzt bei meiner Behauptung bleiben. Dass ich deine, eure Tochter bin? Ich kann der Polizei ja schlecht sagen, tut mir leid, aber da muss ich mich geirrt haben. Ich kenne das Fräulein wohl doch nicht. Es bleibt gar keine andere Wahl. So schlecht ist die Idee doch gar nicht. Ich habe übrigens heute Morgen nachgesehen, Erik ist nicht dazu gekommen, euch anzumelden. Und das bedeutet, niemand im Hotel weiß, wer du wirklich bist. Für Martinez, für die Gäste, für alle bist du Alexandra. Alexandra. Und dank unseres schneidigen Kommandanten wird unser Verwandtschaftsverhältnis bereits im ganzen Haus herum sein. Ich weiß nicht. Das kommt mit Sicherheit raus. Ach, bei der Polizei zum Beispiel. Die überlass mal mir. Mit diesem Rovellanos werde ich schon fertig. Na, Polizier, da sind wir. Also, Alexandra, Ines. Also gut. Keine Bange, ich mach das schon. So, dann gebt dem Fatih mal eure Pässe. Sie also waren auf der Terrasse, Señorita. Ja, mit Laura. Su madre, ihre Mutter. Wir nennen uns alle beim Vornamen. Aha. Und dieser Señor, Rumberger, Sie kennen ihn lange? Nein, ich... Sie hat ihn im Flugzeug kennengelernt. Señor, ich frage die Señorita. Ja, im Flugzeug. Er wollte auch hierhin und Werner, mein Vater... Na ja, er hat ihn vorgeschlagen in... auch in unserem Hotel abzusteigen. Señorita, beruhigen Sie sich. Das Mädchen ist doch noch total geschockt, Kommandant. Lo siento mucho. Der Tote. Hatte er Geld? Ja, sicher. Sie wissen, wie viel Geld? Tja, ein paar hundert Mark. 800, vielleicht etwas mehr. Sie haben es gesehen? Ja. Nein, er erwähnte es. Entschuldigung, spielt das eine Rolle? Bei dem Toten, wir haben gefunden, kein deutscher Mark. Das verstehe ich nicht. Wie, unser Geld ist weg? Wieso Sie sagen unser Geld, Señorita? Weil er, Erik, hat mein Geld eingesteckt, weil... Aha, Sie sagen, Sie haben ihn kennengelernt erst im Flugzeug. Du hast ihm dein Geld anvertraut? Ja, denn schließlich war er ein Mann und... Und ich hatte Angst. Ach, na ja, du kennst mich doch. Das war sehr leichtsinnig, Señorita. Jedenfalls, wir haben gefunden nichts. Ja, dann war das also ein Raubmord. Possible? Gut möglich. Haus war nicht verschlossen. Alle Gäste nicht da. Gut möglich. Wie schrecklich. Sagen Sie, Kommandant, haben Sie schon einen Verdacht, wer das getan haben könnte? Sie. Ach, wirklich? Wer denn? Es ist noch zu früh, aber mit Sicherheit, wir werden überführen Persona in ein paar Tage. Meinen Sie wirklich? Ja, also dann können wir ja jetzt so... Wenn ich Sie brauche, ich melde mich. Muchas gracias, señor. Señora, señorita. Adios. Gracias igualmente, Comandante. Ach, kann ich unsere Pässe wieder haben? Desde luego, desde luego. Okay. Noch eine Kleinigkeit. Ja? Leider, ich muss Sie bitten, nicht zu verlassen die Insel. Das hört sich ja an, als wären wir unter Arrest. So ist es. Señor Schumann, Telefon. Danke, Martinez. Ja, Schumann hier. Querido Werner, ¿cómo está estas? Buenos días, Señor Bayer. Sprechen Sie Deutsch. Das hört sich an, als hättest du etwas zu verbergen. Das glaube ich gern. Dieser Mord. Warum treffen wir uns nicht zwischendurch mal? Morgen Vormittag. Ja, von mir aus gern. Bei dieser Gelegenheit könntest du vielleicht meine Rechnung begleichen. Die Vorbereitung hat eine Menge Arbeit gemacht. Ja, natürlich. Wenn Sie mich vielleicht ein paar Tage Zeit lassen. Ich warte bereits 3 Wochen. Bis Ende der Woche, ja? Also gut. Was ist mit dem Grundstück? Soll ich auf der Option bestehen? Natürlich, wieso fragen Sie? Naja, deine finanzielle Situation scheint etwas angespannt zu sein. Ich erwarte einen größeren Betrag und dann, also im Augenblick weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Ah, das kann ich verstehen. Sagen wir bis morgen. Grüß Lore von mir und Alexandra. Ja, bis morgen. Jetzt wird es Zeit. Alexandra, du musst was zu dir nehmen. Ich kann nicht. Alle starren mich an. Den ganzen Tag über bin ich angequatscht worden. Sie armes Kind, wie furchtbar. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Du schaffst das schon. Du, vielleicht hast du es noch nicht gemerkt. Ich spiele nicht die Trauernde, ich bin es. Schließlich ist eh nicht so laut. Dein Auftritt heute Morgen bei der Polizei, hast du dich gut gehalten. Bis auf die Sache mit dem Geld, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Ich möchte wissen, wen der Kommandant im Verdacht hat. Alles nur Bluff. Hat doch keine Ahnung. Der weiß ja nicht mal, womit es passiert ist. Doch war vollkommen im Dunkeln, der Mann. Da bin ich mir nicht so sicher. Weil du die Menschen hier nicht kennst. Er wird ja nie zugeben, dass er nichts in der Hand hat. Jedenfalls hänge ich jetzt auf dieser Insel fest. Ohne Geld. Und unter falschem Namen. Ich würde es noch lauter rausbrüllen. Das wird ja nicht ewig dauern. Willst du nicht auch ein Häppchen essen? Hm? Nein, danke. Wohin gehst du denn? An den Strand. Ich muss mal allein sein. Alexandra. Keine Sorge, ich gehe nur an den Strand. Señorita? Mein Gott, Franco! Sie schleichen umher wie eine Katze. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Eine schöne Nacht. Finden Sie nicht auch, Señorita Alexandra? Hören Sie, wenn Sie mich anmachen wollen, ich bin nicht in der Stimmung. Ja, was wollen Sie? Sie sind doch nicht zufällig hier heruntergekommen. Tut mir leid. Das mit Ihrem Freund. Wenn Sie Geld brauchen, ich könnte Ihnen was leihen. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, dass unser Geld weg ist? Stimmt es nicht? Wer hat Ihnen das gesagt? Als wenn das jetzt wichtig wäre. Ja, und wieso sprechen Sie auf einmal so gut Deutsch? Sie nicht wissen, Señorita Alexandra? Na, wieso auch? Ich verstehe kein Wort. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen. Und warum dann diese spanische Kauderwelsch? Da stehen die Touristen drauf. Das haben sie gern. Es gibt ihnen das Gefühl, etwas Besseres zu sein. Also, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie waren am alten Leuchtturm. Ja. Warum? Ach, nur so. Es ist schön da, nicht wahr? Aber es hat Ihnen nichts bedeutet. Franco, hören Sie auf, den Geheimnisvollen zu spielen. Ich kann sowas nicht leiden. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es. Sie geben mir Rätsel auf, Alexandra. Ich? Jede Menge Rätsel. Also, Sie sind vielleicht lustig. Alexandra? Der ist schon wieder. Gibt es irgendwelche Probleme? Nein, Alexandra? Alles in bester Ordnung. Sag mal, Franco, was du nicht auf der Terrasse vermisst? Sí, señor. Es cierto. Buenas noches, señorita Alexandra. Buenas noches, Franco. Halt dir den lieber vom Hals. Er macht ja überall die Mädchen an. Ach, Werner, du brauchst wirklich nicht auf mich aufzupassen. Das schaffe ich gerade noch allein. Ja, das sehe ich. Gib mal her, das Feuerzeug. So. Ja, verdammt nochmal. Oh, Entschuldigung. Pass doch auf. Entschuldigung. Willst du mich in Brand setzen? Mein Gott, ja, es war furchtbar ungeschickt. Das war der Wind, der ist plötzlich hier aufgekommen. Alexandra, bitte. Ja, sieh dir das an, du hast mir die Haare abgebrannt. Ja, so schlimm ist es auch nicht, es tut mir leid. Du gehst mir auf die Nerven. Ihr geht mir alle auf die Nerven. A la derecha. Ja, auf der rechten Seite, da muss noch was weg. Conforme? Si. Gut so. Der soll ja nicht so viel abschneiden. Ach, keine Angst, Alexandra. Weißt du, dass dir kurze Haare viel besser stehen? Finde ich überhaupt nicht. Oh Mann, flämmt der mir die Haare ab. Also sprichst du, als hätte Werner das mit Absicht getan. Na, wer weiß. So sehe ich doch seine Alexandra viel ähnlicher. Du bist unmöglich. Levanta un poco la cabeza, por favor. Was sagt er? Den Kopf ein bisschen höher. Sag mal, was ist denn das für ein Mann, mit dem wir uns gleich treffen? Senor Bayer? Ist ein alter Bekannter. Der lebt schon seit Jahrzehnten hier. Er ist Anwalt und kann uns helfen, falls es Schwierigkeiten geben sollte. Und ob es die geben wird? Übrigens, er weiß natürlich noch nicht Bescheid. Ich meine, über dich. Falls er dich fragt, antworte nur das Nötigste. Oh Gott, immer diese Spielchen. Tu so, als hättest du Eriks Tod noch nicht überwunden. Du wirst es nicht glauben, aber so ist es wirklich. De nada. Wie das aussieht. Como? Gracias. Está bien así. Fabelhaft. Du siehst fabelhaft aus. Ja, toll. Habe ich mir immer schon gewünscht. Muchas gracias, señora. Le agradezco su visita. Adiós. Adiós. Lore, guten Tag. Wie schön, dich zu sehen. Grüße Sie, Senor Bayer. Und das arme Kind. Ja. Komm, Alexandra, setz dich zu mir. Werner und ich, wir sprachen gerade über dieses grausame Verbrechen. Es tut mir ja so leid für dich. Guten Tag. Schrecklich. So eine Tragödie. Die Frisur steht dir wirklich sehr gut, Alexandra. Findest du, Papi? Nicht einmal die Hotels sind heutzutage sicher. In welchen Zeiten leben wir? Sag, Werner, Alexandra, ich möchte einen Kaffee. Sie auch, Senor Bayer? Kann ich Ihnen noch etwas bestellen? Wie? Ach nein, ich habe noch etwas im Glas. So lange kann ich auch gar nicht bleiben. Ich wollte eigentlich nur einen Termin machen. Ja, deshalb sind wir hier. Ja. Das Kaffee und Vino Rojo. Ihr hättet euch längst bei mir melden sollen, Werner. So geht es doch nicht. Sie müssen das verstehen. Eine solche Angelegenheit lässt man nicht einfach schludern. Ihr nehmt das Ganze auf die leichte Schulter. Wir sind aus den Aufregungen noch nicht herausgekommen, Senor Bayer. Was glauben Sie, was wir durchgemacht haben? Vor allem die arme Alexandra. Ja, sicher, das ist natürlich wahr, das arme Kind. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Ich laufe euch ja nicht weg. Das wollen wir nicht hoffen. Trotzdem, was sagst du dazu, Alexandra? Schließlich geht es auch um... Was ist mit der Option? Wie? Ja. Ich hoffe, Sie haben die Option für uns offen gehalten. Ach so, das... Ja, natürlich. Ich habe es dir doch versprochen. Ist das jetzt wichtig? Aber selbstverständlich. Wie sollen wir bauen, wenn wir kein Grundstück haben? Bauen? Ich verstehe überhaupt nicht, was... Papi will doch das Grundstück am Strand kaufen. Wir haben am Abend darüber gesprochen, als du zu uns gekommen bist. Ach ja, ich erinnere mich. Ich finde, deine Eltern handeln da etwas eigenmächtig, Alexandra. Quasi über deinen Kopf hinweg. Wenn du Vorsicht, nicht... der Kaffee. Mit der Miete. Moment, so. Geht's so? Muchas gracias. Das? Ja, mein Kind, hast du dir schon Gedanken gemacht, was das Geld anbelangt? Welche Gedanken denn? Es ist weg. Darum ist Erik ja wohl auch... umgebracht worden. Nein, das meine ich nicht. Ich wollte Senor nicht... Bayer, bitte. Was ist denn? Sehen Sie denn nicht, in welcher Verfassung das Kind ist? Wir sollten Alexandra erstmal zur Ruhe kommen lassen. Sie hat genug mit sich selbst zu tun. Schließlich ist ihr Verlobter ermordet worden. Pardon. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Wenn es Ihnen recht ist, kommen wir morgen Vormittag in Ihre Kanzlei. Ja, passt es Ihnen gegen 11? Gut, ich werde mir den Termin freihalten. Ja. trinken wir auf bessere Zeiten. Verzeihung, Senor Bayer, aber das ist mein Rotwein. Deiner? Die Augen. Alles wird alt und schlecht. Wenn ich da an deinen Vater denke, dein Großvater Alexandra ist noch mit 80 jeden Tag bis nach Puerto Bello gegangen. Ja, gewiss. Kurz vor seinem Tod. Oh, schon Mittag. Dann muss ich jetzt gehen. Meine Haushälterin versteht keinen Spaß. Es bleibt also beim Morgen. Selbstverständlich, Senor Bayer. Adios. Hasta luego, Senor Bayer. Und du, mein Kind, musst wieder lachen lernen. Morgen ist ein neuer Tag. Ein bedeutsamer Tag. Wieso? Jeder Tag ist bedeutsam. Besonders, wenn man noch so jung ist. Wie recht du hast. Hasta luego, ihr Lieben. Hasta luego. Ja. Wir los. Ich stehe nicht ein Wort. Was sollte das heißen, ein bedeutsamer Tag? Hör nicht auf ihn. Alte Leute sind manchmal etwas wunderlich. Was meint er mit dieser Angelegenheit, die man nicht schludern lassen sollte? Und mit eurem eigenmächtigen Handeln und all dem? Alexander ist... Maya will uns dieses Grundstück vermitteln. Ja. Und dann ging es. Ja. Um ein Grundstück? Ja. Die Schwierigkeit ist nur, dass wir den Kaufpreis noch nicht beisammen haben. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er mir was sagen wollte. Nein, nein. Ja, vielleicht doch, Laura. Ich habe ihm doch von Eriks erzählt. Als Rechtsanwalt kann Bayer uns möglicherweise helfen, falls Schwierigkeiten mit der Polizei gibt. Dieser senile Trottel findet ja nicht mal allein nach Hause. Ich glaube nicht, dass du seine Fähigkeiten als Anwalt beurteilen kannst. Mensch, Werner, ich habe doch Augen auf Alexandra, bitte. Und hör mit dem Scheiß auf. Alexandra, mir steht es bis hier mit eurer Alexandra. Herrsch dich. Nein, das nicht. Es kotzt mich an. Das ist doch nicht normal, was wir hier machen. Steh dir. Aber was sollen wir denn tun? Wir haben es angefangen, jetzt sind wir auch dann durch. Mir macht diese safte Kugel auch keinen Spaß. Das kannst du mir glauben. Entschuldige bitte. Ich glaube, ich bin etwas ausgerastet. Armes Kind. Alexandra! Lore, nicht schon wieder. Alexandra, kannst du mir ein paar Kleenex-Tücher borgen? Aber gern, meine alte Schnarre. Ist mir pach. Ich hab vergessen, neue zu kaufen. Nein, nein. Sag mal. Warst du vorhin schon mal in meinem Zimmer? Ich? Wie kommst du denn darauf? Ich kann meine Bürste nicht finden. Na, bei den kurzen Haaren. Kleenex-Tücher. Wo hatte ich die? Was ist du denn? Um Gottes Willen. Wo kommt denn Geld? Das ist... Und? Eriks Geld. Meins. Bist du sicher? Klar. 5, 6, 7, 800. Also... Das kann doch nicht wahr sein. Sofort verstecken. Verstecken? Ja, verstehst du denn? Wenn die Polizei das bei dir findet, da könntest du ja gleich verstehen. Aber ich kapiere das nicht. Kommt das Geld hier rein? Das weiß ich nicht. Will ich auch im Augenblick nicht wissen. Wichtig ist, dass das Geld verschwindet. Und wie? Steck es in einen Briefumschlag und gib ihn Martinet. Soll ihn in den Hotelsafe schließen. Ja, du hast recht. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Weswegen? Warum macht ihr das eigentlich alles für mich? Für dich? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Sie haben Besuch. Senor Schumann. Aha. Kommandante de Gravelanos. Franco, bringen Sie doch noch eine. Komm noch. Sie trinken doch einen Kaffee mit uns, Kommandante. Sehr gerne. Sie bringen gute Nachrichten. Sí, señora. Werden alles erfahren. Zu Kaffee. Grazie, Franco. Macht man ja richtig spannend. Nicht, ne? Habe schließlich aufgeklärt Mord. Was? Donnerwetter. Ich habe überführte Persona in ein paar Tage. In einem Tag. Gut. Und wer ist? war nicht leicht. Aber ich habe ihn wieder gekriegt. Ja, ja, natürlich. Hatte Verdacht vom ersten Tag an. Ja, wer war es denn? Ein Mann. Eine Landstreich. Und es gesehen worden hier bei Hotel an diesem Abend. Sich Geld, welches Geld, hä? Das kann man mal sehen. Hallo, leider no, Señorita. Aber finde Rest. Mein Wort. Hä? Und er hat die Tat gestehen. Señor, was wird gestehen? Eine Galgen vor. Nichts wird gestehen. Aber wir werden ihn klopfen. Aber waren Sie denn sicher, dass er es war? Si, Señorita. Er. Das ist ja Ding. Dafür ist die Polizei. Wollte Ihnen bringen frohe Botschaft persönlich. Señora, Señorita. Adios. Was? Moment, Kommandante. Dann kann ich also abreisen. Desde luego, selbstverständlich. Adios, Kommandante. Adios. Dass dieser Spuk vorbei ist. Höflich. Alexandra. Anna? Das wirst du nicht. Nicht? Du wirst bei deinen Eltern bleiben. Nein, nun hört doch auf. Die Gefahr ist vorbei. Eriks Mörder ist gefasst. Den ganzen Wachsinn drin lassen. Alexandra, was redest du? Sag mal, spreche ich so undeutlich? Aus, Alexandra, wie redest du denn mit deiner Mutter? Meine Mutter? Wenn ihr mich in den Arm nehmen wollt. Alexandra, bitte. Ich bin Dra. Ich bin Ines Korten. Korten. Dann muss ich euch es zeigen. Verdammt, wo ist denn mein Pass? Ist mein Führerschein? Kannst du lesen? Ja. Wie, ja, lies. Ach doch selbst. Ines. Alexandra Schumann? Das ist nicht. Alexandra, Kindchen. Ihr seid ja verrückt. Ich, verdammt mal, ich bin nicht Alexandra, ich bin Ines. Weisen. Señorita Alexandra, was kann ich... Wir haben, hat Anberger uns da wirklich nicht angemeldet? Bevor ich ihm konnte, Formulario, er ging hinaus auf Terrasse. So, keine Anmeldung von mir. Claro, ich habe ihn. Was? Zeig... Formulario, favor, von Ihrem Vater. Werner Schund. Tochter Alexandra. Ausgeführt. Hat er und Ihre Mutter ankamen? Aber da war ich doch noch gar nicht... Vater, Sie kommen später. Hat er nun auch reserviert lassen, Zimmer für Sie kommen? Die Schwein! Dann hat er mich Ihnen wohl... Señorita Alexandra, warum Sie fragen solche Sachen? Ich noch... Sagen Sie mal, Martinez, kennen Sie mich? Nein, dann antworten Sie. Ich bin nicht übergeschnappt. Das wissen Sie genau? Ich kenne Sie doch. Ihre Gesicht, Ihre Die Frisur habe ich jetzt seit heute. Disculpe, Señorita. Weiß nicht, was wollen. Sie waren hier vor 2 Jahren mit Ihrer Eltern. Ich bin das erste Mal auf Tomelino. Ich habe diese verdammte Insel genommen und Sie auch nicht in dieses Gottverfluchte. Das war's dir von mir. Du sollst uns einen kleinen Gefallen tun. Erst werde ich... Ach, was doch. Na gut, dann gehe ich zur Polizei. Denen sagen? Alles war, und dass ich nicht eure Tochter... Seit Mittag hast du doch dem Kommandanten noch das Gegenteil gespielt. Ihr habt was vergessen? Glaubst du? Kommandant und gehört hat, da hat er meinen Pass gesehen. Demnach muss er... Ach, aus Versehen habe ich keinen Pass, sondern den hier. Spielst du nicht? Alexander Schumann. Den behalte ich. Die müssen mir doch glauben. Eine... Alles, du hast, ist ein Frischer. Auch auf Schuhen. Und selbst wenn sie dir glauben, du hast ihn gespielt, unsere Tochter zu sein. Mhm. Wie willst du denn das erklären? Der unnötige Mensch würde so einen Haarträumen Unsinn machen. Ich sag dem Kommandanten, wie es war, dass ihr dazu überredet habt. Dich überrede, mein Kind. Warum sollten wir das deshalb daran? Ich glaube, der Polizei fiel mir das Gegenteil an, dass du angefleht hast, dir ein Alibi zu geben. Ja, das ist tief. Mit Eriks Blut und Fingerabdrücken drauf. Wo man zu denken, wenn er es bekommt. Und dein T-Shirt zeugt voll mit Eriks Blut. Ihr Schwein, kommt Blut da dran. Tja, wer weiß. Das Gestohlene ist, dass Martinez für dich auf... Tante will angesichts dieser Tatsache dir dann Streich laufen lassen, hm? Zweifellos wird das, meine Liebe. Warum hätte ich Erik... Warum denn? Na, eure Streine hat ja das ganze Hund... Habe ich nicht getötet. Du warst es. Du hast ihn erschlagen. als ich mit Lore hab. Ach ja? Warum? Wenn's wirklich diesen kleinen Fall ist. Du wirst morgen ein Papier unterschreiben. Mit deinem Namen. Xandra Schumann. Eure Tochter? Ja. Sie ist ein Autounfall. Vor 3 Monaten. Ihr Großvater hat auf Tomelino gelebt. Er lässt ihr beträchtliches Vermögen, wenn sie zu ihrem 21. verfügt hätte. Aber es ist ihr beide ausgeschlossen. Geld, weil ihr dieses Grundstück ranken wollt. Dann hat Lisa Bayer geredet. Es ging gar nicht um Eriks. Ihr habt mich vorgeführt als Alexandra. Ich. Und er würde Stein und was du hast. Besonders der neue Frisur. Du bekommst einen zurück. Du musst nur schreiben. Sí, señor. Pagada. Le ha gustado el lenguaje. Vale, muchas gracias. Ah, vos. Señorita, estoy en dunkel. Gesicht, Ines. Schon sind doch bestimmt gefolgt. Das stochernen Autoreifen. Zerstochene Autoreifen? Franco, oh Gott, da rostet sie ihren Job. Wahrscheinlich. Eine Geschichte nicht fortgeglaubt. Ich, nicht Alexandra sind. Sie haben sie gekannt? Wir hatten eine nur kurz, aber genug. Wir haben uns immer heimlich ist mir der sein. War sehr schön mit ihr. Ines mit uns hätte. Könnte es auch so werden. Ach, Franco, ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar, aber. Natürlich. Entschuldigen Sie. Ich glaube, Sie müssen jetzt. Franco, ich. Schon gut. Werden Sie wiederkommen? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Adios, Franco. Adios, Ines. Alexandra, Hörspiel von Conny Lenz. Die Personen und ihre Darsteller: Ines, Friederike Wagner, Lore, Marianne Lochert, Werner, Gerd Hauke, Erik, Matthias Hase, Martinez, Pedro Valdivia, Franco, Gerhard Haag, Kommandante, Leonardo Martinez, Bayer, Alois Gag. In weiteren Rollen Monika Kaufmann, Fernando Ramos und Rodrigo Tobar. Ton Gabi Neugroda, Christian Meurer und Friedrich Wilhelm Häfner. Regieassistenz Michael Schlimgen. Musik Thomas Preißler. Regie Albrecht Zurkau.